Ost-Berlin im frühen Herbst 1989. Ein überzeugter Kommunist feiert seinen 90. Geburtstag. Während er nicht sehen will, dass die Deutsche Demokratische Republik und somit seine Ideale kurz vor dem Ende stehen, bringt sein Enkel Chaos in sein geordnetes Weltbild. Regisseur Matti Gischonek hat aus dem Erfolgsroman »In Zeiten des abnehmenden Lichts« von Eugen Ruge einen Film gemacht. Wilhelm Powileit, gespielt von Bruno Ganz, ist seit 75 Jahren Kommunist. Das ist auch im Herbst 1989 noch so, kurz vor dem Fall der Mauer, also dem Ende der Deutschen Demokratischen Republik. Er feiert entspannt seinen 90. Geburtstag. Nicht nur seine Familie ist anwesend, sondern auch Repräsentanten der DDR, die ihn für seine Aktivitäten für das Land ehren. Der Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik verleiht Wilhelm Powileit den Stern der Völkerfreundschaft in Gold. Danke, ihr habt genug Fleisch im Karton. Alle feiern Wilhelm Powileit und die DDR-Welt, als wäre noch alles wie früher. Dass eine große politische Veränderung vor der Tür steht, ignoriert Powileit. Wie schätzt du die politische Lage ein? Das Problem ist, dass das Problem das Problem ist. Nur Sascha, Powileits Enkel, gespielt von Alexander Fehling, fehlt auf der Feier. Wo ist Sascha? Unser Sohn Sascha ist abgehauen. Als Saschas Vater schließlich erzählt, dass dieser aus der DDR nach Westdeutschland geflohen ist, ist der Schock bei den Feiernden groß. Powileit erkennt, dass es sowohl im politischen als auch im privaten Bereich einige Veränderungen gibt, denen er bisher aus dem Weg gegangen ist. Du musst einen Tee trinken. Ich trinke einen Tee. Ich habe meine Gründe. Der Film In Zeiten des abnehmenden Lichts von Regisseur Matti Gischonek kommt am 1. Juni in die deutschen Kinos.